my mom does more dope than I do. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Das ist übrigens die letzte Woche Domian in diesem Jahr. Dann in einer Woche beginnt unsere kleine Weihnachtspause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch heute Nacht mit mir hier live unterhalten wollt, im Radio, im Fernsehen, dann müsst ihr, das ist die Bedingung, diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht in dieser Woche ist die Marion und Marion ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Marion, schön, dass du da bist. Ja. Über was unterhalten wir beide uns? Wir unterhalten uns über meinen lapidaren Liebeskummer. Mein lapidar? Ja. Ist er denn wirklich lapidar? Ich weiß es nicht. Ich denke, für mich ist er ganz groß, aber wenn ich das jetzt erzähle, wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so groß klingen. Ich habe vor circa 4 Wochen meinen Traummann kennengelernt. Wo? In einer Kneipe, vorgestellt durch meine beste Freundin. Mhm. Das ist der Arbeitskollege von ihr gewesen. Wirklich? Immer noch. Dein Traummann? Kannst du jetzt so schon sagen? Ja, es hat sofort gefunkt, war total klasse und... Welche Augenfarbe hatte? Grünblau. Grünblau? Ja. Grünblau, wie interessant. Sagen wir Türkis. Ja, so hell. Ja. Und hörte sich auch alles ganz toll an und ja. Ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, es ist kein Schwätzer und war richtig super klasse. Und nach 3 bis 5 Tagen schaltete sich seine Ex-Frau ein, beziehungsweise noch Frau. Er lebt seit einem Jahr von ihr getrennt, hat ein kleines Kind. Mhm. Und sie möchte ihn gerne zurückhaben. Dann fingen unsere Probleme an. Weil alles, was er sich eigentlich gewünscht hatte bis dato, war wieder die Familie zurückzuhaben. War auch sein Wunsch. Ja, sprich das Kind. Mhm. Und das habe ich dann irgendwo nicht so eingesehen, nicht verstanden. Und ja, dann hat er sich praktisch von mir getrennt, weil er wollte das nicht auf die lange Bank schieben, weil er konnte sich auch schlecht entscheiden. Nur er wollte mich nicht leiden sehen. Dann haben wir uns noch einmal getroffen. Das war schrecklich schön. Also ich bin auch nicht in der Hoffnung dahingegangen, dass wir wieder zusammenkommen. Haben uns auch geküsst und was. Aber ich weiß nicht. Jetzt mailt er mir andauernd, ob es mir gut geht. Ach so, das ist jetzt der Stand der Dinge. Ja, genau. Er ist wieder zurückgegangen. Ist noch nicht ganz wieder eingezogen, also es bahnt sich da wahrscheinlich was an. Aber so mental. Ja. Weißt du denn, wie genau das Verhältnis im Moment ist zwischen ihm und der Frau, seiner Frau? Also sie wohnen nach wie vor getrennt, der Sohn ist das Verbindungsglied und jetzt möchte er langsam wieder versuchen, sich anzunähern. Sie hatte ein Jahr lang einen Freund und hat mit dem jetzt auch Schluss gemacht und möchte ihn zurückhaben. Also er möchte sich, um das nochmal klar zu sagen, nicht nur dem Kind annähern, sondern der Familie, sprich auch seiner Frau. Ja, denke ich, weil die gehört ja mit dazu. Was SMS't er dir denn? Nur so, wie es dir geht? Oder gibt es da auch konkrete... Schöne, liebe Sachen meldet er mir. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, wie es mir geht, dass er mich liebt und ja. Dass er dich liebt, meldet er dir auch? Aha. Und das finde ich ein bisschen verfrüht für die kurze Zeit, die wir uns kennen. Na, das ist vor allen Dingen verwirrend, wenn er zu seiner Frau wieder zurück will, genau. Offensichtlich. Genau. Und er funkt dir, er liebt dich. Deswegen weiß ich jetzt im Moment gar nicht, was ich davon halten soll. Ja. Vielleicht ist es doch wieder so ein Schwätzer, auf den ich hereingefallen bin, was ich aber tief im Inneren meines Bauches gar nicht glaube. Wieso trefft ihr euch eigentlich nicht mal? Ja, wir haben uns letzten Dienstag das letzte Mal getroffen und haben vor, uns im neuen Jahr nochmal wieder zu sehen. Und wie ist das Gespräch abgelaufen letzten Dienstag? Eigentlich soweit sehr gut, dass wir uns unsere Gefühle wieder dargelegt haben. Gut, aber er muss ja irgendeine Position bezogen haben. Dass er also praktisch zu seiner Entscheidung steht, dass er zurückgehen möchte. Ja, aber was ist denn das für ein Heini? Ja, das frage ich mich auch. Er will zu der Frau zurück und schreibt dir per Handy, ich liebe dich. Genau. Klingt erstmal wieder überhaupt nicht gut, Marion. Ja, das ja. Ne? Also mein Herz sagt mir, es ist alles okay und ich habe ihn auch total lieb, aber mein Verstand sagt mir, aufpassen. Das, in dieser Zwickmühle bin das ich. Das sagt dir Domian jetzt auch. Aufpassen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch angerufen. Absolut, absolut. Eine konkrete Meinung höre, weißt du, wie sich das fast für mich anhört, dass der junge Freund mit doppeltem Boden agiert im Moment. Ja, also eins, also ich habe gesagt, ich bin nicht für nebenbei und das möchte er auch nicht. Also so. Nein, das hört sich so an, als würde der dich warm halten wollen. Ja. Ne? Er will jetzt den Weg versuchen, zurück zu der Frau, zur Familie. Und wenn das dann vielleicht doch nicht klappt, dann kann man die Marion ja schön in der Pfanne brutzeln so lange mit Funksprüchen, ich liebe dich und schnell wieder zurück in das andere warme Bettchen. Ja, genau. So klingt mir das. Da wäre ich jetzt äußerst skeptisch an der Stelle und pfeif dich zurück, was die Gefühle angeht, dass du dich da nicht zu sehr jetzt hinein innerlich steigerst. Leicht gesagt als getan, weiß ich, ist mir klar. Wenn du sagst, das ist mein Traummann, ist das natürlich ganz schlimm. Wann ist denn das Treffen angesagt jetzt im Januar? Mitte Januar. Mitte Januar erst. Warum erst Mitte Januar? Frag mich nicht, weiß ich nicht. Ja, dann forcier es früher. Und forcier es früher, vielleicht schon nächste Woche. Ich finde, dass du ganz einfach ein Recht dazu hast, darauf hast zu wissen, was er will. Ja. Will er dich oder will er die Frau? Also will er seinen Sohn oder will er dich? Ja, und da habe ich auch immer nachgefragt. Also mir kommt das wie eine fadenscheinige Ausrede vor, dass es der Sohn ist. Aber das ist sein Sarg. Also in diesem Fall finde ich schon, dass du den in die Enge treiben kannst. Und ihn zwingst zu einer klaren Aussage. Ja. Sonst, wenn du jetzt bis Mitte Januar da zu Hause sitzt und dir den Kopf machst, wirst du ja völlig verrückt. Ja, das denke ich. Dann kann man mich einweisen. Ja. Anrufen, neuen Termin machen, ihn darum bitten und dann sagen, hier Junge, sag, was los ist. Ich bin bereit, vieles mitzumachen, aber ich will klare Verhältnisse haben. Ja. Ne? Ja, mein Verstand sagt es auch. Die jungen Mädchen, die sind ja völlig von Sinn, die Marion, 35 Jahre alt. Danke für das junge Mädchen. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, dir auch Marion. Für deine Sendung weiterhin. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal die Telefonnummer für die Radio. Zuhörer, ihr Fernsehleute habt's ja gut. Ihr seht die ja ständig hier vor mir stehen. 0800 5678 111. Ich gucke gerade nochmal hier zu unserem schönen kleinen Weihnachtsmann. Der bleibt jetzt noch bis Ende dieser Woche hier stehen. Wer ist nur mal so? Ne? Es ist kein Weihnachtsmann, sondern ein Schneemann. Wer ist doch ein kleines bisschen kälter? Damit wir so ein kleines bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen. Aber im Moment ist ja Frühlingsstimmung. Das ist ja das Grauen. Der müsste ja hier mit Bermuda-Short stehen, ich sag mal Weihnachtsmann, der Schneemann. Ralf ist dran. Ralf ist 35 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Morgen, Ralf. Ja, mein Thema ist die Krankheit meines Sohnes. Was hat dein Sohn für eine Krankheit? Mein Sohn ist hyperaktiv. Ja. Wie alt? Man auf 8 Jahre. 8 Jahre. Mhm. Ja. Kann man auch vergleichen mit einer Hirnfunktionsstörung. Mhm. Wie macht sich diese, wenn man so hyperaktiv nennt, dann denkt man immer, das ist so der übliche Zappel, Philipp. Der Suppenkasper. Ja, ganz genau. So ist das auch. Das hat sich im frühen Alter schon rausgestellt. Das haben wir Gott sei Dank dann gemerkt. Wir sind dann zum Arzt gefahren. Also wir waren schon bei mehreren Ärzten. Mhm. Hier und da. Und dann hat man ihm Ritalin verschrieben. Mhm. Sagt ihr das was? Ja, das sagt mir was, weil das fast immer bei hyperaktiven Kindern verschrieben wird. Das ist ein Mittel, also plump gesagt, um sie ruhig zu stellen. Richtig, ne? Richtig. Mhm. Und mittlerweile sind wir schon bei 4,5 Tabletten, das sind 45 Gramm pro Tag. Mhm. Weil wo wir drunter waren, da haben die gar nicht mehr angeschlagen. Und jetzt ist es auch so, er kriegt 4,5 Tabletten und die Wirkung lässt immer mehr nach, also immer früher. So nach 2 Stunden, und wenn die nachlässt, rastet der Junge vollkommen aus. Wenn er gar keine Tabletten bekäme, wie wäre er drauf? Dann könnten wir nicht mit ihm zusammenleben. Sag mal so ein paar Symptome oder wie sich das äußert. Ja, er hat absolute Zerstörungswut. Mhm. Der nimmt mir praktisch die ganze Wohnung auseinander. Mhm. Sein ganzes Spielzeug kaputt, alles, was er bekommt. Du hast gar kein Interesse mehr, Spielzeug für ihn zu kaufen. Ne? Ist er auch aggressiv gegen dich, ja, oder gegen euch? Ja, gegen mich, gegen meine Frau, mit Schimpfworten, der geht auf Tiere los, der zerschneidet Gardinen, der versteckt sich abends, bevor er ins Bett geht, versteckt er sich Scheren und schneidet dann morgens die Bettwäsche kaputt. Mhm. Du weißt auch nie, wann er aufsteht. Letztens hat er sich rausgeschlichen, hat eine Stromleitung offengelegt, Starkstromleitung offengelegt. Ach du lieber Gott. Ja, er hätte ja nur noch anpacken brauchen, Plus und Minus, da wäre der Junge weg gewesen. Ja, ja, ja. Ist es euer einziges Kind? Ja. Mhm. Wir können auch, kannst du gar nicht verantworten, noch ein Kind zu haben. Mhm. Geht er auf eine normale Schule? Auf eine, das ist das Problem. Der geht im Moment noch auf eine Schule für Lernbehinderte. Mhm. Und, nun gut, ich vermute, dass er immer unter Medikamenteneinfluss in die Schule geht, mit Medikamenten. Ja. Wenn er die Medikamente nicht nehme, könnte er vermutlich auch gar nicht in die Schule gehen. Nein, gar nicht. Mhm. Nur er ist im Sommer, da war ich auf der Arbeit gewesen, hat meine Frau mich angerufen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Bin von der Arbeit nach Hause gefahren und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Der ist im Garten, wir haben einen schönen Garten draußen. Mhm. Ne? Du kannst ihn auch nicht im Sommer allein im Garten lassen und so weiter. Mhm. Der ist da so dermaßen abgedreht, hat da rumgeschrien, dass du meinen könntest, der ist geistesgestört. Ist er auch aggressiv gegenüber anderen Kindern? Ja. Mhm. Da muss man auch dann gegen ja Erwachsene. Der hat in der Stadt mal 2 Türken voll angemacht. Mhm. Erwachsene Türken. Mhm. Aus dem Auto raus. Das habe ich dann noch gesehen. Da habe ich ihm dann erklärt. Ich sage, lass das sein. Mhm. Wobei ihr auch wahrscheinlich große Angst haben müsst, wenn er gegenüber Kindern oder kleineren Kindern aggressiv ist, dass da nicht irgendwas Schlimmes mal passiert. Ja, er wird nicht gewalttätig, aber er hat eine enorme Eigengefährdung. Mhm. Ne? So, jetzt hast du erzählt, dass er schon eine hohe Dosierung dieses Medikaments bekommt und es immer mehr werden muss, damit man ihn einigermaßen ruhig hält. Ja. Gibt es denn keine anderen Therapiemöglichkeiten neben dem Medikament, was man tun könnte? Doch, die gibt es. Wie gesagt, als ich im Sommer dann nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, jetzt reicht es. Da bin ich in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren. Mhm. Ich habe auch geweint dabei, weil das ist ein Schritt, den er tun muss. Ne? Und war er dann in der Psychiatrie? Ja, 1,5 Monate stationär. War er nur am Wochenende zu Hause. Und hat das irgendeine positive Wirkung hinterlassen? Ja, danach. Nur mittlerweile ist es so, wir haben auch einen Bericht darüber bekommen, dass er, wenn es so weiterläuft, im Alltag bei uns untergeht. Ne? Im Alltag untergeht? Wie meinst du das? Also im normalen Leben geht das Kind unter, weil du kannst den, als wenn ich jetzt arbeiten bin, meine Frau ist den ganzen Tag mit ihm alleine, kann ihn gar nicht auslassen, weil der so Der braucht so viel, kannst du gar nicht. Aufmerksamkeit und Zuwendung, man muss sich ständig mit dem beschäftigen. Ja, und mittlerweile sind 5 Monate vergangen, die wissen alle, das Schulamt weiß darum, dass er, die wissen darum. Aber was heißt das? Das heißt doch, dass ihr euch dann von ihm werdet trennen müssen, dass er nochmal in eine Klinik muss, eine stationäre Behandlung, oder wie kann ich das verstehen? Ja, das ist meine größte Sorge. Jetzt läuft es langsam an, vielleicht kommt er ja auf eine, er müsste auf eine Ganztagsschule. Das wäre für ihn gut, da bekommt er Therapien. Das läuft jetzt ganz allmählich an, aber erst nach 5 Monaten. Das sind unhaltbare Zustände, finde ich. Also das heißt, ihr müsst noch 5,5 Monate euch so mit der Situation abgeben, wie sie sich im Moment darstellt. Ja. Und dann erst kommt er auf die Ganztagsschule. Wenn er denn kommt. Wenn er denn kommt. Ja, der kann sich dann auch noch ziehen. Das kann sich noch 3 Monate ziehen oder 5 Monate. Also nochmal die Frage, er bekommt die Tabletten, die Medikamente. Was passiert denn im Moment parallel dazu begleitend? Gibt es eine Therapie? Gibt es einen regelmäßigen Aufenthalt bei einem Psychiater? Oder was passiert noch? Nein, wir stehen auf der Warteliste für die Ergotherapie. Psychomotorik bräuchte er, Ergotherapie. Würde er alles bekommen in der Ganztagsschule. In der Körperbehindertenschule, weil er auch eine Körperbehinderung hat. Er ist entwicklungsverzögert, liegt 1,5 Jahre zurück in seiner Entwicklung. Also die Situation ist sehr prekär bei euch im Moment. Es müsste was geschehen, aber ihr wisst gar nicht, wann etwas geschieht und ihr wisst gar nicht, was er mit dem Jungen machen soll. Ja, und so wie ich weiß, Ritalin ist gut und schön, der liegt jetzt bei 4,5. Die Auswirkungen später, bis zur Pubertät kann man die geben, aber die Auswirkungen später, bei 6 ist mal Schluss. Solche Kinder habe ich gehört, aber jetzt war, man hört so viel, dass so Kinder hinterher hochgradig suchtgefährdet sind. Ich weiß, dass es traurigerweise sehr viele Kinder in Deutschland gibt, die hyperaktiv sind. Und daraus schließe ich, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, bin aber fast sicher, dass es bundesweit Selbsthilfeorganisationen von Eltern gibt. Bist du da informiert? Ja. Hast du Kontakt mit diesen Gruppen schon mal gehabt? Noch nicht. Deswegen habe ich auch angerufen, dass vielleicht sind ja die ein oder anderen Eltern, die auch so ein krankes Kind haben, dass der eine oder andere das jetzt hört oder auch vor so einer Entscheidung steht. Genau, ich mache folgenden Vorschlag, Ralf. Also einmal, wenn andere Eltern, die sich jetzt angesprochen fühlen, gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchten, stellen wir den Kontakt her. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich würde dich bitten, gleich mit meiner Psychologin nochmal zu reden. Ja. Die wird dir die ein oder andere Telefonnummer von einer solchen Selbsthilfegruppe von Eltern gegründet und organisiert in deine Umgebung geben. Ja. Ne, dann kann man ja so ein bisschen gleich zweigleisig fahren. Das ist sehr nett. Dann hoffe ich, dass wir dir vielleicht ein bisschen helfen können und ich drücke den Daumen, dass der Junge so schnell wie möglich in diese Ganztagsschule kommt und dort entsprechend dann auch betreut und behandelt wird. Ja, das ist auch meine Hoffnung, weil dann wird sich auch einiges klären, weil du bist völlig überfordert, ne? Deine Frau kann doch auch gar nicht berufstätig sein, ne? Meine Frau kann absolut nicht arbeiten. Gar nichts, ja. Das Leben ist vollkommen konzentriert auf den Jungen. Ja gut, wir kriegen Pflegegeld, ne? Pflegestufe 1 haben wir und er ist zu 80% schwerbehindert. Dadurch habe ich steuerliche Vorteile, aber alles Geld der Welt kann das nicht aufnehmen. Natürlich nicht. Absolut nicht. Meine Frau ist total überfordert, ist ja klar. Ja. Und vor allen Dingen 5 Monate. 5 Monate, wo man das alles weiß. Und jetzt erst schleppend kommt alles. In welchem Alter habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass da was nicht stimmt mit dem Jungen? Mit 1,5 schon. Schon, da war er zu zappelig und zu aufgeregt. Zappelig, aufgeregt, auffällig halt. Meine Frau hat jetzt mittlerweile schon eine Schilddrüse, so schlimm ist das. Und seit wann nimmt er dieses Medikament? Seit 2 Jahren. Und vorher habt ihr euch damit so arrangiert, mit der Hyperaktivität? Ja klar, jetzt ja auch noch. Wenn er richtig voll drauf ist, dann musst du das ignorieren. Verstehe, dann hältst du das nicht aus. Ja. Du kannst ihn ja auch nicht anschreien und so weiter. Aber mit dem Ritalin, wir haben selber die Medikation, selber die Dosierung in der Hand nehmen müssen. Da hat uns keiner dabei geholfen. Alles so auf gut Glück. So Ralf, wir machen es wie gerade besprochen. Wenn sich jemand bei uns meldet, wir stellen Kontakt her und du legst jetzt bitte auf und die Annette, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich nochmal an und kann dir vielleicht noch ein paar Adressen und Telefonnummern geben. Alles klar. Alles Gute. Schönen Dank. Gruß von meiner Frau noch. Danke, ne? Zurück auch. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Marina. 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Marina. Du gehst ganz nah ans Telefon, bitte. Ja, ich bin ganz nah. Jetzt ist es gut, ja. Ja. Dein Thema, Marina. Thema ist fast, ja, wie soll ich sagen, also es ist eigentlich die intime Beziehung mit deinem Freund. Die intime? Ja, ja. Die von Jahr zu Jahr immer komplizierter wird. Wie lange seid ihr zusammen? 3,5 Jahre. Und warum wird die von Jahr zu Jahr komplizierter? Eben, das ist ja das Problem, dass ich mir das nicht so großartig erklären möchte. Er ist der einzige Mensch, dem ich jemals erzählt habe, dass mir mit 15 oder 16, ich weiß nicht mehr so genau, da ein fremder Mann begegnet ist, der mit mir Sachen gemacht hat, die mir nicht so recht waren. Diesen Menschen habe ich auch nie wieder gesehen. Vielleicht waren es 10 Minuten oder 20 Minuten, ich habe keine Ahnung. Bist du von diesem Mann vergewaltigt worden? Ja. Das hast du deinem Freund erzählt? Er ist der Einzige, dem ich es jemals erzählt habe, ja. Mhm. Und er sagt eben immer, ich hätte dadurch, wir streiten uns auch relativ oft darüber, weil es ist schon so extrem, dass ich das nicht mal im Fernsehen hören kann. Ich kann keine Witze über solche Sachen hören. Mhm. Ich mag die Wörter nicht aussprechen, die damit zusammenhängen. Ich mag manchmal nicht, dass er mich anfasst. Und es war ja nicht immer so. Ich weiß nur nicht, warum es auch wirklich von Jahr zu Jahr immer schlimmer wird. Heißt das auch, dass du eigentlich keine Lust hast, mit deinem Freund zu schlafen? Das kann ich nicht pauschalisieren. Ich kann nicht sagen, dass es nie so ist. Mhm. Kannst du denn sagen, dass es zunehmend so ist, dass du eigentlich... Ja. Zunehmend. Mhm. Ja. Als ihr euch vor 3,5 Jahren kennengelernt habt, so in den ersten Zeiten, war das in puncto Sexualität entspannt und normal und für dich auch befriedigend? Ich sag's mal so, ich empfand es immer, es gehörte dazu. Und solange, wie niemand davon wusste, dass ich eigentlich damit ein Problem hatte, habe ich es einfach so empfunden als, da muss man nicht drüber reden, man tut's einfach. Mhm. Wie lange warst du denn mit deinem Freund zusammen, als du es ihm dann erzählt hast, dass da sowas passiert ist? 1,5 Jahre. Mhm. War das danach für dich eine Erleichterung oder ist es eigentlich... Nein. Nein. Ist es sogar schlimmer geworden für dich? Ja, weil ich habe einfach das Gefühl, er sieht mich immer an und zum Anfang hat es ihm auch echt leid getan. Und er war fast böse, dass ich es ihm nicht gleich erzählt habe. Mhm. Aber ich... Ist es so weit, dass du schon fast sagen würdest, du schämst dich für deinen Freund deshalb... Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hast du in diesen 3,5 Jahren mit deinem Freund einmal einen Orgasmus gehabt? Ja. Mhm. Und das kommt auch schon immer wieder mal vor? Ja. Mhm. Aber wenn du so ganz frei entscheiden könntest, würdest du auch ganz gerne auf die Sexualität verzichten und nur so mit ihm zusammen sein? Ich sag mal, ich würde bestimmt nicht ganz drauf verzichten. Mhm. Bestimmt nicht, weil in mancher Situation, aber ich kann ja nichts von ihm verlangen, dass er immer auf mich wartet. Nee, ist klar. Und wenn es ein halbes Jahr dauert. Mhm. Mhm. Und das ist mir einfach abgrundtief peinlich. Und wenn ich weiß, wie seine Spanne ungefähr aussieht, sagen wir mal von 2 Wochen. Mhm. Und wenn es in diesen 2 Wochen da nicht irgendwo so gefunkt hat, dass ich auch mal so weit wäre, dann werde ich immer aggressiver, weil ich weiß, er wartet eigentlich drauf. Ich verstehe. Also du hast jetzt auch natürlich ihn im Blick und möchtest auch, dass er sich wohlfühlt. Und du möchtest es ihm ja auch nett machen. Ja. Nehmen wir nochmal so einfach mal so als Gedankenspiel. Ihm wäre es auch nicht so wichtig. Dann würdest du doch wahrscheinlich auch nicht sehr oft dich in die Situation bringen wollen mit ihm. Mit ihm zu schlafen. Mag sein. Also ich sag mal, eine Normalität für mich wäre... Vielleicht, was weiß ich, was ganz Unnormales, einmal in 2 Monaten oder was. Du hast noch nie mit jemandem darüber gesprochen, du hast es nur einmal mit deinem Freund besprochen oder ihm vielleicht etwas davon erzählt, vermutlich auch nicht ganz detailliert, was da passiert ist. Nein. Und den Rest hast du alles mit dir alleine immer ausgemacht, ne? Natürlich. Du hast es runtergeschluckt, du hast es verdrängt, manchmal kommt es hoch. Manchmal wirst du wahrscheinlich nicht Herr der Lage in deinem eigenen Kopf, was alles an Erinnerungen hochkommt. Ich glaube, Marina, dass das der Punkt, dass das der Hauptpunkt ist, dass eure Beziehung da so spannungsreich ist. Würdest du denn den Rest der Beziehung, die Verbindung, die Herzensverbindung als sehr positiv sehen? Würdest du sagen, dass ihr euch sehr lieb habt? Ja, also er muss mich wahnsinnig lieben, weil in den 1,5 Jahren, wo er von nichts wusste, habe ich nachts geschrien, bin bin aufgestanden, bin ich einfach nicht mehr ins Bett gegangen, mhm. bin tagsüber einfach mal so kurz zwischendurch zusammengebrochen, mhm. habe Heulkrämpfe bekommen und er hat nie gefragt, was ist los, erzähl's mir. Mhm. Er hat mich nie gedrängt, er hat mich einfach nur immer so genommen, wie ich war. Und also war er hat dich, der absolut Erste. Er hat dich verdammt lieb. Ja. Und du hast ihn auch verdammt lieb. Ja. So, jetzt muss was passieren, Marina. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es in die Brüche geht, wenn ich mich nicht ändere. Und mhm. wenn es ganz böse zwischen uns kommt, dann wirft er mir manchmal in den Kopf, was ihm natürlich hinterher auch wahnsinnig leid tut, dass er dann einfach sagt, weißt du bist so ich-bezogen. Mhm. Wenn du irgendwas möchtest, dann muss es jetzt sofort geschehen. Und wenn ich irgendwas möchte, dann geht's nicht. Wir können nicht mal drüber reden. Mhm. Das tut mir leid, ich kann nicht. Mhm. Macht dir das manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass du dir denkst, ich kann ihm sexuell das gar nicht so sehr geben, was ich brauche? Ich mache zum Beispiel, was er mir auch häufig vorwirft, jedes Mal, wenn es um dieses Thema geht, sage ich ihm jedes Mal, bitte geh. Bitte geh, such dir jemand anderen. Es tut mir echt leid, ich kann so nicht mehr. Und ich möchte es ja eigentlich nicht. Ich möchte ihn nicht wegschicken, aber ich weiß mir dann keine andere Lösung. Also du sagst quasi, geh fremd. Ja. Hol dir deinen Sex woanders und komm zurück. Nee, nicht mal komm zurück. Ach so, ich will ihm das länger nicht mehr antun. Ach so. Aber das ist natürlich verrückt, Marina, ne? Ihr habt eine Liebesbeziehung, der scheint dich total gerne zu haben und zu lieben. Und du liebst ihn auch kolossal und tiefgründig. Das ist natürlich nicht die Lösung. So darf man das nicht wegschmeißen. Du bist am Zug. Du musst etwas machen. Du musst etwas mit dir machen. Du musst dich in professionelle Hände begeben. Du musst zu einem Psychologen, einer Psychologin, zu einem Psychiater gehen, zu einem Arzt gehen. Genau, das wollte ich immer vermeiden. Ich wollte es keinen wildfremden Leuten erzählen. Doch, du musst es jemandem erzählen. Und zwar nicht irgendjemandem. Und nicht wildfremd, natürlich wildfremden Leuten, aber jemand, der sich damit auskennt. Jemand, der das als Job macht, der genau weiß, wie man sich mit Menschen unterhält, mit Frauen unterhält, denen so etwas widerfahren ist. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt zu einem Psychologen gehst, das ist so, als würdest du zum Arzt gehen mit einem gebrochenen Bein. Der hat das studiert und gelernt, wie man mit dem Bein zurande kommt. Und du gehst dann zum Psychologen, der hat das gelernt, wie man mit Menschen umgeht, deren Seele schwer verletzt worden ist. Genauso ist das. Ich wurde damit selber fertig, weil ich das schaffst auch du aber richtig nicht. Finde. Nee, was? Weil du das? Weil ich das eigentlich auch richtig finde. Man kann sich nicht mit allen Problemen, die man irgendwann mal gehabt hat oder irgendwie hat, sich permanent an fremde Leute... Sehe ich genauso, Marina. Ich sehe das genau wie du. Man darf nicht wegen Pipifax immer zum Psychologen rennen. Man geht nur zum Psychologen oder zum Arzt. Man soll ja auch nicht mit jeder kleinen Zimperlei zum Arzt laufen. Aber man geht zum Arzt oder zum Psychologen, wenn es wirklich was Gravierendes ist. Mädchen, du bist vergewaltigt worden, das hast du mir gerade gesagt. Das ist kein Pipifax. Und du schaffst das nicht alleine. Du siehst ja die Folgen von deinem Schweigen, dass deine... Ich will mir bloß nicht eingestehen, dass es nur deswegen ist. Dass ich nur deswegen jetzt solche Probleme habe. Warum erst nach so vielen Jahren? Warum hat es früher immer geklappt? Marina, da habe ich nicht in einer Sekunde dran gedacht. Aber es ist nun mal, wie es ist. Was meinst du, wie oft ich solche Geschichten hier schon gehört habe von Leuten, auch die sexuell missbraucht worden sind in ihrer Kindheit? Denen das irgendwann hochkommt, vielleicht durch irgendwas, oder irgendwann gelingt es ihnen nicht mehr, es zu unterdrücken. Und dann kommt es aus der Seele nach oben gedrückt. Und die Leute sind ganz hilflos und wissen nicht, damit umzugehen. Und denken immer so wie du, ach, das muss ich alleine schaffen, das habe ich doch so lange alleine geschafft. Nein, irgendwann schafft man es nicht mehr alleine. Und man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, mit so einem gewichtigen Problem zu jemandem zu gehen, der sich damit auskennt. Guck mal, du hast dich doch jetzt... Ist dir eigentlich klar, was du gerade hier im Moment machst? Du unterhältst dich mit einem wildfremden Menschen. Ich bin eigentlich ein wildfremder Mensch für dich. Aber wenn du mich vielleicht auch aus... Aber ich bin furchtbar anonym. Du bist furchtbar... Mich nicht. Ist klar. Aber dennoch, du hast es mir erzählt und es hören jetzt so viele andere Menschen auch zu. Du hast recht, du bist anonym. Aber das ist doch schon mal ein erster Schritt, damit auch aus sich herauszugehen. Weil ich mir nicht mehr zu helfen weiß, weil ich meinen Freund auch nicht verlieren möchte. Eben, so habe ich es auch verstanden. Deswegen sage ich dir das ja auch so ganz klar ins Gesicht. Und der nächste Schritt muss jetzt sein, dass du zu jemandem gehst und dem auch vis-à-vis vor Augen sitzt und dem das erzählst. Das hat er tausendmal schon gehört, solche Sachen. Vielleicht noch viel schlimmere Sachen. Aber deine Sache ist für dich ungeheuer schlimm. Und das wird der oder die auch ernst nehmen. Eben genau, und das war das weitere Problem. Es gibt viel, viele Leute, denen noch viel, viel schlimmere Sachen passiert sind. Und ich fand mein Problem dagegen immer klein. Ja, aber es ist für dich dennoch groß. Guck mal, du gehst, nehmen wir nochmal den Bereich so in körperlich. Du gehst mit einem gebrochenen Bein zum Arzt und du gehst auch zum Arzt, wenn du schwer krebskrank bist. Natürlich ist das gebrochene Bein nicht so schlimm wie die Krebskrankheit, aber man geht zum Arzt. Und ich möchte jetzt keinen Vergleich ziehen zu deiner Situation. Das ist etwas sehr Schlimmes, was deiner Seele angetan wurde. Natürlich gibt es immer noch viel Schlimmeres, aber das tut ja jetzt gar nichts zur Sache. Ich will dir nur sagen, dass es schlimm genug ist, dass du ein Recht dazu hast, zu einem Psychologen zu gehen. Guck mal, dein Freund wirft dir vor, du bist egoistisch. Hat er ja auch ein bisschen recht. Es muss immer alles so sein, wie du es möchtest. Und du hast es jetzt in der Hand. Du hast es in der Hand zu sagen, ich verändere die Situation für uns beide. Und für mich auch, für mich Marina. Indem du deine Angst überwindest, deine Hemmungen überwindest und deine Scham auch überwindest. Ich weiß ja auch, dass du dich schämst. Du schämst dich ja auch, diesem Menschen das zu erzählen irgendwann. Ja, wahnsinnig. Ja. Aber das brauchst du nicht. Du brauchst dich überhaupt nicht schämen. Schämen müssen sich immer die Täter, nie die Opfer. Naja, es ist wirklich immer relativ einfach gesagt und ich würde es jedem sagen, der mir solche Geschichten erzählt. Siehst du? Oder jedem. Und ich würde auch jeder Frau sagen, halt, verschwinde sofort, wenn dein Mann einmal die Hand gegen dich erhebt. Mhm. Aber wenn man in dieser Situation steckt, dann ist es so verdammt schwer. Warum schämst du dich, Marina? Weil ich es nicht ertragen kann, damit nicht fertig zu werden und meinen inneren Schweinehund in mir nicht überwinden kann. Also du willst die Große und Starke sein, die alles selbst regelt. Ich musste immer die Große Starke sein, die alles selbst regelt. Bist du jetzt aber mal nicht mehr. Und das ist auch eine gute Selbsttherapie, das vielleicht mal einzugestehen, dass man eben nicht alles alleine schafft. Dass man Menschen braucht, Freunde braucht, manchmal auch Ärzte braucht oder Psychologen braucht, wenn es ganz dringend ist. Und du bleibst trotzdem eine große und starke Frau, auch wenn du dir jetzt Hilfe suchst. Klein ist es eigentlich jetzt, vor sich hin zu brutzeln und das Leben kaputt zu machen rundherum. Auf dem besten Wege bist du dazu. Das ist klein. Groß ist es jetzt zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich mache es. Also es ist auch eine große Erleichterung von jemandem, der mich eigentlich nicht kennt, sowas zu hören, weil man denkt natürlich selbst sehr oft daran, zu einem fremden Menschen zu gehen, der sich damit auskennt. Mhm. Aber man denkt sich dann immer, lass es. Entweder steht er dir gegenüber und sagt, weißt du was, geh mal wieder nach Hause. Hundertprozentig nicht, Marina. Hundertprozentig nicht. Also, dann werde ich mal groß sein, Ich möchte noch etwas vorschlagen. Du weißt ja, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund hier auch habe. Heute ist es eine Psychologin, die Annette. Sprich doch mit der Annette auch noch ein paar Worte. Hm. Ja? Hm. Das Prozedere ist folgendermaßen, du legst auf und die Annette ruft dich an. Okay. Ja? Okay. Alles Gute. Super, danke schön. Von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.31 Uhr, 35 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32, 30 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir freie Themen und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, ich habe überlebt. Eine Stunde morgen, Domian, ich habe überlebt. Ich bin ja übrigens auch noch ganz gespannt auf Thorsten. Thorsten war am Freitag in der Sendung. Ein sehr netter junger Mann, der unbedingt ein Mädchen ansprechen wollte in einer Diskothek und das schon ganz oft versucht hat und sich nicht getraut hat. Und ich habe ihm gesagt, du musst es dieses Wochenende, also jetzt vorgestern, musst du es machen. Und du musst uns am Montag erzählen, wie es war. Und meine Mitarbeiter in der Regie sagen, gerade der Thorsten geht nicht ans Telefon, er ist nicht zu Hause. Entweder schläft er schon oder er hat sich nicht getraut und schämt sich, das jetzt zu erzählen. Vielleicht ergibt sich ja noch etwas während der Sendung. Ich bin jetzt verbunden mit Sandra und Sandra ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sandra. Ja, und zwar möchte ich über das Thema aus Liebe wurde Hass reden. Mhm. Und zwar hängt es damit zusammen, ich habe vor einem Jahr im August einen Mann über die Datingline kennengelernt und bin von ihm schwanger geworden. Aber nicht über die Datingline? Nein, wir haben uns getroffen und ein da ist es halt passiert. Ja. Und wir hatten eine wunderschöne Zeit miteinander. Wie lange? Ein halbes Jahr ungefähr. Mhm. Und ich bin ja eigentlich verheiratet und habe halt dann im dritten Monat erfahren, dass ich schwanger bin und habe mich auch erst nicht getraut, es dem Mann halt zu erklären. Du hast während der Zeit auch mit deinem Mann zusammen gewohnt? Ja, genau. Und hast nebenher diese Affäre laufen genau gehabt und hast dich heimlich mit dem Mann von der Datingline getroffen? Ja, also mein Mann ist bei der Bundeswehr und ist dadurch eben halt in der Woche nicht zu Hause. Mhm. Und da war eben halt die Chance da, sich mit dem Mann zu treffen. Mhm. Wohnte dieser, nur zur Information, der Mann von der Datingline weit weg von dir? 100 Kilometer ungefähr. Ja. Erzähl mal weiter die Geschichte. Ja, und zwar habe ich ihm dann erklärt, und habe meinem Mann nie was davon erzählt, dass ich schwanger bin. Mhm. Und als man mir es dann ansah, dass ich schwanger bin, habe ich ihm gesagt, dass ich von meinem Mann schwanger bin. Also habe ihm sozusagen ein falsches Kind untergeschoben. Moment. Du hast dem deinem Mann gesagt, dass er der Vater ist? Ja. Und dem Freund, also dem Geliebten, nennen wir ihn jetzt mal so, dem Geliebten von der Datingline, hast du gesagt, dass du schwanger bist von deinem Ehemann? Nee, von ihm. Also ich habe beiden eine andere Geschichte erzählt. Ach so, jedem hast du, ach so. Ja, weil ich eben halt Angst hatte, meinen Mann zu verlieren. Ach so, also der Mann ist der Auffassung, das ist sein Kind. Genau. Und der Mann von der Datingline, dein Geliebter, denkt, das ist wiederum sein Kind. Ja, genau. Ja, verstehe ich. Und, ja, als das Kind dann halt, wie gesagt, auf die Welt gekommen ist dieses Jahr, hat er zu mir gesagt, also der Lover sozusagen. Der Lover, nennen wir ihn Lover, das ist klar. Ja, genau. Mhm. Und ich hätte doch das Kind abtreiben sollen. Das hat er gesagt, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist. Ja, genau. Er hatte mich dann nochmal angerufen. Also ich habe ihm erst eine SMS geschickt, dass er Vater geworden ist. Und dann hat er mich darauf angerufen und hat gesagt, ich hätte es eben abtreiben sollen. Habt ihr denn vorher keinen Kontakt mehr miteinander gehabt in den letzten Schwangerschaftsmonaten? Nein, überhaupt nicht. Ach so, der Kontakt war da schon abgebrochen. Ja, genau, weil ich ihm halt gesagt habe, ich behalte das Kind dann doch, wo er dann halt schon dagegen war wieder. Aber er wusste das, ne? Er wusste, dass du schwanger warst. Er wusste das, ja. Und als Gratulation für die Geburt hat er dir noch mal einen draufgegeben und hat gesagt, hättest du es doch besser abgetrieben. Genau, na, genau. Toll. Und ja, dann war ich ihm halt so erschüttert. Also ich hätte das wirklich nicht von diesem Mann gedacht. Mhm. Da wirklich Sympathie da gewesen in der Zeit, wo wir uns gesehen haben. Und also ich war wirklich nur noch mit Hass überwältigt. Also verständlicherweise, aber die Geschichte ist ja nur äußerst verschachtelt und verwoben. Ja, also es ist halt so, mein Mann weiß immer noch nicht, dass er nicht der Vater ist. Das Kind ist jetzt ein Jahr alt, ne? Nee, ist jetzt 3 Monate alt. Ach so, ja, jetzt im August entbunden. Habe ich falsch gerechnet, ja. Das Kind ist 3 Monate alt und dein Ehemann, der bei der Bundeswehr ist, denkt, dass er der Vater von diesem Kind ist. Ja, genau, dass er der Vater des Kindes ist. Und der andere hat sich seitdem nicht mehr gemeldet? Nein, seit nicht der Geburt. Wieder. Also ich habe jetzt nur durch seine Cousine erfahren, dass er hat sich das Leben zu nehmen. Mhm. Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen mit dem Auto. Unter der Bedingung, also ja, halt, ich hätte ihn unter Druck gesetzt mit diesem Kind. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Du hast ihn unter Druck gesetzt? Nein, also ich habe ihn nicht unter Druck gesetzt. Mhm. Also ich habe ihm halt nur gesagt, dass ich mich jetzt nicht mal drum kümmere, dass sich jetzt das Jugendamt bei ihm melden wird und dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Warum soll sich das Jugendamt denn bei ihm melden? Er hat immer gesagt, er wird für das Kind aufkommen und dadurch, dass er sich ihm halt nicht mehr gemeldet hat und im Krankenhaus nachgefragt worden ist, was mit dem Vater des Kindes ist. Also im Klartext, du wirst Kohle von ihm haben. Darauf bin ich noch gar nicht aus. Also das will ich eigentlich gar nicht. Was ist denn dein Anliegen? Was soll das Jugendamt denn regeln? Ich will einfach nur, dass er zu dem Kind steht und dass er eben halt mir das Leben ein bisschen leichter macht, das meinem Mann zu erklären. Also so lange wie ich bei ihm unter Druck sitze, habe ich Angst, das meinem Mann zu erzählen. Ha, also, das ist eine komische Geschichte. Du hast gerade angefangen, wenn aus Liebe Hass wird. Und hast jetzt die Geschichte mit deinem Lover erzählt. Ja. Ich finde ja eigentlich, muss ich ja ehrlich sagen, noch viel, viel schlimmer, was du mit deinem Mann machst. Ja, das mag sein. Vielleicht ist noch niemand in meiner Situation gewesen. Ich habe einfach Angst, meinen Mann zu verlieren, da wir schon eine gemeinsame Tochter haben. Mhm. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Lass uns doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ein Jahr zurückspulen. Mhm. Warum hast du dich überhaupt auf dieses Verhältnis mit diesem Lover eingelassen? Dadurch, dass mein Mann in der Woche nicht da ist. Naja, nun komm. Ja, ich habe mich einfach alleine gefühlt. Also ich hatte niemanden hier in der Gegend, keine Verwandten und nichts. Also ich hatte es wirklich schwer hier. Aber Sandra, nun kommen wir doch nicht mit sowas. Was meinst du, wie oft ich mich schon alleine gefühlt habe und bin dann trotzdem meinem Partner nicht fremdgegangen, nur weil der nicht da war? Ja, dann kannst du dir doch irgendwie, wenn du dich alleine, dann hättest du dir da irgendeine Freundin suchen können. Es ging doch dann gleich um Sex. Warum bist du denn mit dem in die Kiste gestiegen? Darauf war ich ja am Anfang noch gar nicht aus. Es ist ja mit der Zeit gekommen. Also wir haben uns wirklich am Anfang wie gute Freunde verstanden. Ja, gut, aber wenn du dich mit einem Mann einlässt, über eine Datingline, ist natürlich klar, dass es letztendlich irgendwann darauf hinauslaufen wird. In der Regel. Ja, nee, wir haben ja am Anfang eigentlich ausgemacht, dass wir gute Freunde sind. Also dass wir uns mehrmals treffen und dann halt miteinander weggehen. Ja, dann hättest du dich ja mit einem Mädel treffen können. Ja, das ist schon richtig. Also das war wirklich mein Fehler, das im Halt weiterlaufen zu lassen. So, wie ist denn die Ehe zwischen dir und deinem Mann? Also eigentlich wunderbar, aber mir drückt es eben halt auf der Seele momentan. Ist mir klar. Also ich wollte das nur wissen, auch damals, als das angefangen hat. Du saßt einsam in der Wohnung, eigentlich war die Ehe gut. Ihr habt euch nur nicht oft gesehen und weil du es nicht ausgehalten hast, hast du eine Dateline angerufen und so fing es an. Genau. So fing es an. Genau. Und plagt dich nicht ein mörderisches, schlechtes Gewissen im Moment? Also mörderisch, würde ich sagen, ist noch geschmeichelt. Also ich fühle mich richtig, weiß ich nicht. Ja, war denn dein Ehemann auch bei der Geburt dabei? Nein, ich war alleine. Mhm. Aber er hat sich tierisch gefreut und er denkt, das ist jetzt sein neues Kind, sein zweites Kind. Genau. Und ist wahrscheinlich der glücklichste Vater, der Mensch der Welt im Moment. Ja, doch. Ist immer noch bei der Bundeswehr und kommt auch selten nach Hause. Ja, genau. Mhm. So, was wird der sagen, wenn du ihm rein Wein einschenkst? Ich weiß es nicht. Also er ist schwer einzuschätzen. Also in wirklich krisischen Situationen, dann reagiert er doch schon ziemlich böse. Mhm. Also ich weiß echt nicht, wie man das, wie er reagieren wird. Jetzt nochmal der Lover. Der Lover scheint ja offensichtlich nicht sehr viel für dich übrig zu haben. Ja. Den kannst du eigentlich abschminken. Ja, das habe ich schon gemacht. Ne? Es geht jetzt nur noch darum, inwiefern er zu dem Kind steht und eventuell dann auch sein Geld zu zahlen hat, je nachdem, was sich entwickelt. Ja, genau. Ne? Also eine Liebesbeziehung kannst du dir ja von der Backe kratzen. Nee, das möchte ich auch mit diesen Menschen nicht mehr. Also ja, so, jetzt verstehe ich deinen Gedankengang nicht. Inwiefern soll der dir jetzt beistehen, um Klarschiff mit deinem Mann zu machen? Verstehe ich nicht. Also er hat sich ja für diesen Augenblick nicht entschuldigt, wo er halt zu mir gesagt hat, hätte doch das Kind abtreiben sollen. Gut, das finde ich auch. Ich ziemlich enttäuscht. Ja, das ist ein mieser Zug, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das hat jetzt nichts mit der Problematik zu tun, in der du steckst mit deinem Mann. Ja, also ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, ihm das zu erzählen. Das ist mir völlig klar, aber welche Rolle soll der Lover denn noch spielen dabei? Ja, er soll eben halt nur zu dem Kind stehen, wie gesagt. Ja, dann wird es dir aber auch nicht einfacher, das deinem Mann zu sagen. Oder spielt jetzt doch Geld eine große Rolle? Nee, um Gottes Willen, also auf das Geld bin ich überhaupt nicht scharf. Wenn also, er sagt, ich stehe zu dem Kind, dann fällt es dir einfacher, das deinem Mann zu beichten? Ja, doch. Mhm. Weil dann heißt es vielleicht, jetzt kannst du gehen von meinem Mann. Mhm. Und dann habe ich einfach Angst, dass ich mit dem Kind alleine dastehe. Und aber wenn ich wenigstens wüsste, dass er zu dem Kind steht, würde mir das vielleicht leichter fallen. Ja, was bedeutet denn für dich zu dem Kind stehen, wenn du gar nicht scharf auf das Geld bist? Ja, wie soll ich das sagen? Das ist ihm halt schwer zu... Weiß ich nicht. Den interessiert das Kind offensichtlich überhaupt nicht. Das ist dem scheißegal. Ja. Hm? Aber ich fände es ihm halt schade, da... Das ist natürlich... Absolut ist es schade. Aber man wird ihn jetzt nicht mehr umkrempeln können in seiner Meinung, was schlimm genug ist. Was du höchstens bewerkstelligen kannst, ist, dass er für dieses Kind zahlt, für den schlimmen Fall, dass du aus der Familie rausgehst und so weiter. Hm. wenn er mir wenigstens sagen würde, dass er zu dem Kind steht oder nicht. Also wenn er es mir wirklich wortwörtlich ins Gesicht sagen würde, dann wäre ich ja auch zufrieden, wenn er ihm halt sagt, nein, gut, es ist nicht so, dann wäre ich auch zufrieden. Gut, Sandra, lass doch mal diesen Lover jetzt zur Seite. Ja. Klär doch mal dein eigenes Leben jetzt. Du wirst eh keine Hilfe von diesem Lover bekommen, maximal Geld. Ja, das will ich ja eben nicht. Ja, aber was soll denn das mit dem Steh zu dem Kind? Das macht dir das Gewissen auch nicht leichter, dass du deinen Freund belogen und betrogen hast jetzt, seit weiß ich wie lange, seit einem Jahr, guten Jahr. Ja. So, der große Schritt, den du machen musst, der Lover ist jetzt erstmal eine Nebenerscheinung, eine Randerscheinung, ist mit deinem Mann zu reden und dem es zu sagen. Ja, das fällt mir eben halt so schwer. Ich hab einfach tierische Angst davor. Das ist mir völlig klar. Das hätte ich auch an deiner Stelle. Das hätte ich auch, weil du riskierst Kopf und Kragen. Die ganze Familie kann auseinanderbrechen jetzt. Ja. Und dann stehst du da mit deinen zwei Kindern. Das eine Kind von dem, das andere Kind von dem. Aber das hast du dir jetzt eingebrockt, Sandra. Ja. Und jetzt du bist eine junge Frau noch von 21 Jahren, aber immerhin, du trägst Verantwortung, hast zwei Kinder. Jetzt musst du das auch irgendwie auslöffeln und musst auch jetzt deine Frau stehen. Und jeden Tag und jede Woche und jeden Monat, den du jetzt noch länger wartest, verschlimmert das Ganze noch enorm. Guck mal, wenn man sich in die Situation von deinem Mann versetzt, das ist ja der Horror, dann zu erfahren, das Kind, mit dem er sich jetzt auch so identifiziert hat schon, der kleine Wurm ist ja 3 Monate da, das ist gar nicht mein Kind. Ja, davor fürchte ich mich ja am meisten, dass er ihm halt dann sagt, Schluss aus, jetzt will ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Also das ist ihm halt die Angst. Ja, und die, mit der musst du leben, Sandra. Und du musst auch mit der Konsequenz vielleicht leben, dass er dich vor die Tür setzt. Und dass er geht. Ja. Werden wir halt sehen, was er sagt. Das ist jetzt so schwer, da kann dir kein Mensch auf der Welt helfen. Das ist eine Situation, da musst du ganz, ganz einsam und alleine durch. Ja, ja. Wann kommt er nach Hause? Ist jetzt am Wochenende? Am Freitag jetzt. Am Freitag. Und Weihnachten steht vor der Tür. Ja, das ist ja das Schlimmste. Also, das ist das Schlimmste. Wenn ich es ihm jetzt sage, dann ist alles in Marsch. Also, aber willst du ihn unter dem Weihnachtsbaum auch noch belügen und betrügen? Nee, also das ist das Schlimmste, was ich geben könnte. Das war voriges Jahr schon ziemlich schlimm und dieses Jahr wird es dann noch schlimmer sein, wenn es so ist. Eigentlich aber ich werde jetzt versuchen, reinen Tisch zu machen. Und eigentlich wird dieses Weihnachten, was auch immer du machst, kein schönes Weihnachten werden. Ne, da musst du dir schon von vornherein im Klaren sein. Ja. Also ich habe jetzt, muss sagen, jetzt über ein Jahr mit mir rumgeschleppt. Also irgendwann muss es raus. Es muss raus. Es muss raus. Wie gesagt, keiner aus meiner Familie oder irgendjemand wusste was davon. Und irgendwann mal musste ich mit jemandem darüber reden. Und jetzt fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter, mit ihm darüber zu reden. Vielleicht ist es ja so, ich meine, ich habe auch schon Sachen hier gehört, will ich dir auch noch sagen, dass Ehepaare sich selbst in einer solchen Situation, wie ihr sie jetzt habt, zusammengerauft haben. Ja. Ich hatte mal genauso einen Fall, da hat der Mann dann, war natürlich auch ganz verletzt und ganz traurig und ganz fertig und hat dann trotzdem zu dem Kind und auch zu der Frau gestanden und hat dieses Kind auch hinterher akzeptiert als sein eigenes Kind. Vielleicht wendet es sich ja zum Guten, aber vielleicht auch nicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe es einfach mal, dass es zum Guten wird. Tut es dir alles denn wirklich auch von Herzen leid? Also mehr als leid. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht beschreiben. So also auch, ich fühle mich auf eine Art richtig dreckig. Also ich kann mich einfach selber nicht mehr beschreiben. So auch, dass du sagen würdest, das würde ich niemals in meinem Leben mehr wieder machen? Nee, also wenn ich wüsste, dass es wieder so endet, nee, um Gottes Willen, auch so nicht. Also ich weiß, ich habe aus meinen Fehlern jetzt gelernt und wie weit passieren könnte. Und also nochmal so eine Situation, nee, um Gottes Willen. Schlussfrage jetzt. Wie ist das denn überhaupt passiert, dass du nicht verhütet hast, wenn du schon fremd gehst? Wir haben verhütet. Also ich habe die Spirale gehabt und bin trotzdem schwanger geworden. Also das war für mich der größte Schock. War ihm halt nach meiner ersten Tochter, war ich mir sicher, dass es nichts passieren könnte. Und auf einmal passiert es. Also ich war wirklich regelrecht geschockt. So Sandra, jetzt musst du ran und du musst handeln. Ja, das auf jeden Fall. Also alles es war jetzt einfach wunderbar, mit jemandem darüber zu reden und ich denke mal, dass es mir jetzt auf jeden Fall leichter fallen wird. Alles Gute, vor allen Dingen auch im Sinne der Kinder. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Martina, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Martina, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ab wann sollten lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen werden? Also speziell keine Sterbehilfe, sondern einfach die Unterlassung wirklich lebensverlängernder Maßnahmen. Also Sie sprechen nicht in Anlehnung an dessen, was in Holland jetzt verabschiedet worden ist, nämlich dass die aktive Sterbehilfe dort rechtens ist. Darüber reden wir jetzt nicht, sondern... Nee, absolut gar nicht. Absolut nicht. Es geht nicht um aktive Sterbehilfe. Die Situation ist, mein Opa liegt jetzt seit circa 5 Wochen im Pflegeheim. Er ist so schwer hirngeschädigt, dass eine Teilnahme am aktiven Leben in keinem Fall mehr möglich ist. Was für eine Erkrankung hat er? Ja, er war die letzten 6,5 Jahre schon pflegebedürftig, hat hier und da mal einen Herzinfarkt, auch mal einen leichten Hirnschlag gehabt. Und er war jetzt Vierteljahr bis Monate in Spanien und vor circa 3,5 Monaten in Spanien hat er so einen starken Schlaganfall bekommen, dass er dann im Rollstuhl saß. Man konnte ihn zuerst nicht transportieren. Man dachte dann, okay, man transportiert ihn nach Deutschland. Er wurde dann am 9. Tag von der ADAC-Ambulanz von Alicante nach Saarbrücken geflogen. Und auf diesem Flug hat er Hirnbluten bekommen, sodass er in Kaiserslautern im Krankenhaus angekommen ist und hat nur noch die Zunge raushängen gehabt, wie ein Tier kurz vorm Sterben. Und in der Notoperation hat man ihm dann den Kopf geöffnet, die Blutung entfernt und da war schon sehr viel Hirnmasse extrem geschädigt. Und dann ging die ganze Sache los, dass man dann nach circa einer guten Woche auf der Intensivstation meiner Oma die gerichtliche Betreuung übertragen hat. Und man ging da von Ärztesicht schon von einem längerfristigen Verlauf der Krankheit aus, weil die einfach schon gesehen haben. Lass mich fragen, was heißt gerichtliche Betreuung? Was bedeutet das genau? Gerichtliche Betreuung wird dann übertragen, wenn der Patient nicht mehr selbst entscheidungsfähig ist, aber man eine Entscheidung zur Weiterbehandlung braucht. Das, was man früher gesagt hat, in Vormund bestellen. Das nennt sich jetzt modern Betreuung. Weil die Ärzte gesehen haben, dass da gar nichts mehr zu machen ist bei ihm. Ja, sozusagen. Ja, dass mein Opa in absehbarer Zeit nicht mehr selbst Entscheidungen über irgendetwas, was an ihm gemacht wird, übernehmen kann. Weil der Opa in absehbarer Zeit auch sterben wird, hat man das so ausgedrückt? Nein, das in der Situation noch nicht. Es ging da, also in der Situation hatte er noch einen Beatmungsschlauch durch die Nase. Er wurde beatmet und er hat eine vorübergehende Magensonde durch die Nase in den Magen bekommen für die Nahrung. Und dann ging das los, als meine Oma die Betreuung hatte. Jetzt sollte sie zustimmen zu einem Luftröhrenschnitt, um eine, so haben es die Ärzte ausgedrückt, eine Pflege dieser Sache, das Absaugen und dieses alles zu erleichtern. Letztendlich, ich habe damals zu meiner Oma gesagt, tu es nicht, stimm nicht zu, es ist meiner Meinung nach einfach noch zu früh, gib ihm noch eine Chance, sich selbst zu erholen, weil ich war der Meinung, entweder er schafft es oder er schafft es eben nicht. Und die Ärzte haben dann in dieser Situation meine Oma schon so stark unter psychischen Druck gesetzt, dass sie diesem Luftröhrenschnitt zugestimmt hat. Danach hat er 2 Lungenentzündungen bekommen, also war aber auch fast gar nicht ansprechbar. Er hat nur an dem einen oder anderen Tag mal noch reagiert mit einem Lachen oder mit irgendeiner Reaktion. Aber nichts gesagt. Nichts mehr sprechen können, gar nichts mehr. Nee, sprechen konnte er dann durch den Luftröhrenschnitt schon nicht mehr. Die Möglichkeit hat man ihm genommen. Und dann der nächste Schritt war, die nächste Narkose, eine dauerhafte Magensonde raus aus der Nase, sondern rein durch die Bauchdecke. Ja, und diese Legung dieser Magensonde, das ist schon eine sehr strittige Maßnahme in dem Bereich lebensverlängernde Maßnahmen. Dann der nächste Schritt war die nächste Narkose und das Legen eines dauerhaften Blasenkatheters durch die Bauchdecke. Jetzt liegt er da mit Loch im Hals, Schlauch durch den Bauch, Schlauch durch den Bauch in Magen und Blase. Und dann kam er von dieser Station auf eine angebliche Frührehabilitation auf eine andere Station. Was da getan wurde, das ist für uns lediglich Geld abkassiert, weil an Rehabilitation war bei diesem schwerst hirngeschädigten Patienten absolut gar nicht zu denken, sondern es wurde halt anstatt auf eine normale Station, auf eine Frühreha gelegt und meiner Meinung nach die Krankenkasse abkassiert. Mhm. Wir hatten auch in der Zwischenzeit die Frage gestellt, ja, inwiefern rechnet sich das für das Krankenhaus mit diesem Luftröhrenschnitt? Und da wurde uns klipp und klar gesagt, na, in dem Tagessatz von 1700 und ein paar Mark wäre der Luftröhrenschnitt schon gratis. Mhm. Ja. Jetzt ist er im Pflegeheim. Jetzt ist er im Pflegeheim. Mittlerweile hatte er noch zweimal den Kopf geöffnet, weil sich Hirnwasser angesammelt hat. Er kriegt gar nichts mehr mit. Er hat drei Löcher im Kopf. Die Krusten werden immer größer. Es hält nicht mehr zusammen. Er vegetiert vor sich hin. Er hat mittlerweile die Ferse offen, das Steißbein offen, obwohl er auf einem Wasserbett liegt. Und er stinkt aus dem Mund nach Tod. Ja, er weht vor sich hin, bis er kaputt ist. Und das ist ein Punkt, wo ich was mich gerade wundert, ist dein Opa, ne? Ja. Mich wundert, dass dir das so über die Lippen geht. Er stinkt aus dem Mund nach Tod. Ich glaube, wenn ein ganz enger Angehöriger bei aller Verzweiflung von mir da liegen würde, ging mir das nicht so als Formulierung über die Lippen. Ja, wir saßen heute Abend zusammen, meine Mutter, meine Oma und ich. Wir haben heute Abend schon so viele Tränen geweint. Mhm. Das ist schon nicht mehr schön. Wie alt ist dein Opa? Er ist 74. 74. Also so wie du das jetzt geschildert hast, und du hast es ja nur sehr drastisch und dramatisch geschildert, und es ist auch richtig so, damit man sich ein Bild davon machen kann, von der Krankheit. Also ist da überhaupt gar nichts mehr zu machen? Der Mann wird hundertprozentig sterben, er wird nicht mehr zu Kräften kommen, ne? So kann man das sagen. Ja, nicht mehr. Ich weiß es ja nicht. Habt ihr mit ihm früher, als er noch ganz fit war, mal über solche Situationen gesprochen, wie er das gerne gehabt hätte? Ja, sehr oft. Er hat sehr, sehr oft zu meiner Oma gesagt, lass mich nicht so sterben wie meine Schwester. Und wenn ich mal wieder einen Schlag kriege, hol bitte keinen Arzt mehr. Mhm. Lass mich liegen, bis ich tot bin. Ich möchte so nicht sterben, wie meine Schwester gestorben ist. Was könntet ihr als Angehörige denn jetzt tun? Was wäre noch im Rahmen unserer rechtlichen Bedingungen möglich? Es ist ganz, ganz schwierig. Im Prinzip hat das Gericht zusammen mit meiner Oma jetzt die Entscheidungsgewalt über den Opa. Aber jetzt musst du in der Situation erstmal überlegen, finde mal einen Richter, der sich in dieser Situation mit der Oma zusammensetzt und sagt, okay. Also es muss jetzt ein Richter eingeschaltet werden. Das kann die Oma nicht mehr alleine entscheiden. Im Prinzip könnte sie zum Vormundschaftsgericht gehen, könnte sagen, das und das ist Patientenwille und ich möchte, dass dieser Patientenwille durchgesetzt wird. Warum tut sie es nicht? Meine Oma ist eine Generation, sie hat einfach vor Weißkitteln und vor anderen Personen noch so viel Respekt, die irgendwie einen Arzttitel tragen oder irgendwas. Mhm. Und da muss nur einer zu ihr sagen, wenn du das tust, das ist Mord, obwohl das meiner Meinung nach kein Mord ist. Weil ich verstehe. Was sagen denn die behandelnden Ärzte in dem Pflegeheim und das Pflegepersonal zu der Situation? Ja, da hatten wir jetzt Gott sei Dank das große Glück, die im Moment behandelnde Ärztin in diesem Pflegeheim, die ist auch noch von meinem Opa, einem Cousin, die Tochter, irgendwas in diese Richtung. Und die hat jetzt zu meiner Oma gesagt, also Tante Gertrud, du weißt, es ist wirklich nichts mehr zu machen. Wir reduzieren die Medikamente auf ein absolut nur noch Nötigstes und gucken halt, wie lang es noch geht. Er kriegt jetzt seine 500 Kilokalorien am Tag. Also wenn man die Magensonde herausnehmen würde, wäre sowieso alles erledigt, ne? Das heißt, er würde dann sterben. Dann wäre er in 5 bis 10 Tagen tot. Aber das darf man eben einfach nicht so tun. Wie wäre das? Müsste das jetzt ein Richter anordnen? Oder könnte das deine Großmutter auch anordnen, wenn sie es denn wollte? Könnte sie das sagen? Wir nehmen die Sonde raus? Ja, es gibt ja laut Gesetz ist dieser mutmaßliche Patientenwille. Mhm. Und wenn dieser mutmaßliche Patientenwille vor Gericht von meiner Oma als Betreuerin für den Opa glaubhaft gemacht werden kann. Aber was für eine komplizierte Situation, auch für deine Oma. Da liegt der Mann im Sterben und man sieht ihn in einer Situation, die so grauenhaft ist und wo man nur traurig ist und weinen kann. Und dann mit Gericht und Vormundschaft. Das ist ja alles für so eine alte Frau auch eine schlimme Situation. Ja, absolut. Wir haben heute Abend zusammengesessen, haben nur geweint. Es war ganz furchtbar. Und wenn man jetzt nichts unternimmt, kann es sein, dass der alte Mann noch sehr lange unter Umständen am Leben erhalten wird, mit 1000 Schläuchen und Verbindungen und im Prinzip vielleicht nur gequält wird. Vielleicht kriegt er ja doch irgendwas noch mit. Man weiß es nicht. Er weht vor sich hin, bis er kaputt geht. Mhm. Wie soll es jetzt weitergehen? Was willst du? Du bist die Enkelin, 31 Jahre alt. Was versuchst du jetzt in die Wege zu leiten? Ich war heute Abend kurz zuvor irgendwo zu sagen, lieber Gott, schick mir irgendjemand vorbei, der mir hilft, ihm das Gehen zu ermöglichen, was er immer gern wollte. Mhm. Weil es ist unmöglich, ihn so leiden zu sehen. Mhm. Und ich kann letztendlich nichts tun. Ich habe nicht die Betreuung, das möchte ich auch gar nicht, weil die Oma ist ja noch da. Höre ich aus den Worten, aus all deinen Worten, auch eine Anklage an und gegen die Mediziner, die ihn betreut haben, dass sie es überhaupt haben, so weit kommen. Ja. Auf jeden Fall, weil es wird dem sterbenden Menschen kein würdevolles Gehen ermöglicht. Mhm. Es wird mit allen Mitteln, mit aller Gewalt ein am Leben erhalten angestrebt. Und man fragt sich ja, warum, ne? Warum? Ja, es hat absolut keinen Sinn mehr. Also es hat keinen Sinn mehr. Es besteht keinerlei Chance auf Besserung. Der Mann ist so stark hirngeschädigt. Kannst du deiner Oma denn nicht sehr helfen, dass sie es dann doch bei dem Untersuch beim Gericht in die Wege leitet, damit der alte Mann nicht mehr so leiden muss? Das tut sie nicht. Das tut sie nicht. Dazu ist sie nicht stark genug. Mhm. Das heißt, alles wird jetzt seinen Weg gehen und es kann sein, dass das noch wochenlang sich so hinzieht. Richtig. Sehr schlimme Situation und ich kann es sehr gut verstehen, dass man da absolut empört ist. Und das ist ja eine Situation, wie du sie beschrieben hast, wie alle von uns, ich glaube alle, die wir jetzt hier zusammen sind, jeder von uns würde sagen, nein, so darf es nie enden. So darf es mit mir nicht enden und auch nicht mit den liebsten Menschen, die einen umgeben. Und du bist als Enkelin da und hilflos und kannst nichts unternehmen. Ja, das Schlimme ist diese Hilflosigkeit, diese Machtlosigkeit, weil kein Tier würde man so leiden lassen, wie man einen Mensch dahin vegetieren lässt. Mhm. Das ist dieses ganz, das Martina, ist jetzt ganz ist, Schlimme. Jetzt ist meine Sendung zu Ende. Ich kann gar nichts sagen. Ich kann eigentlich nur den schlimmen Satz formulieren. Ich hoffe, dass dein Opa bald stirbt, damit er nicht so leidet. Das hoffen wir alle, ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Ebenso, tschüss. In der Technik Annette Bastian, bis morgen, ciao. 2 Uhr. Senderfreies Berlin. Nachrichten. 5 Wochen nach der US-Präsidentenwahl ist der Ausgang immer noch offen. Der oberste Gerichtshof der USA hörte noch einmal die Anwälte der beiden Kandidaten Bush und Gore an. Dabei ging es um das Ergebnis im Bundesstaat Florida. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob das Gericht überhaupt zuständig ist.